Okay, buddy. We're live. We clear? 3, 2, 1. King FM. Die Tom Conde Show. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und das sind meine Themen heute in der Sendung. Draußen ist es nass und kalt, also warum nicht mal ab in die Karibik? Puerto Rico lockt mit Sonnenschein, warmen Temperaturen und noch viel mehr. In den fränkischen Städten schlummern so manche verborgene Schätze, die man dort vielleicht gar nicht vermuten würde. Mehr dazu im zweiten Beitrag. Und vielleicht haben Sie es ja schon gemerkt, es ist Frühbucherzeit. Reiseveranstalter schalten gerade jede Menge Werbung. Und Sie können als Frühbucher echte Schnäppchen machen. Was Sie bei Suche und Buchung beachten sollten, weiß Gründer und Geschäftsführer Nicolas Götz vom Online-Reisebüro Nix wie weg. Immer mehr Deutsche werden zu Weingenießern. In einer Hochburg des Rieslings, nämlich ganz genau in Rüdesheim am Rhein, kann jetzt jeder ganz einfach zum Weinkenner werden. Radwandern ist gesund und macht Spaß. Warum ansonsten immer mehr Menschen das Radwandern genießen und was man als Einsteiger alles so beachten sollte, dazu nachher der sportliche Leiter des Profiteams Kuota, Peter Becker. Familienurlaub auf hoher See, Spiel, Spaß und Action auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt, der Allure of the Seas von Royal Caribbean. Dazu nachher mein Kollege Olli Florl. Wandern ist so beliebt wie nie zuvor. Auch immer mehr junge Leute stehen darauf, Landschaften zu Fuß zu erkunden und dabei Stress abzubauen. Henry Barchett hat sich von den Wanderexperten des Bundeslandes Rheinland-Pfalz die Ergebnisse einer neuen Studie erläutern lassen, die zum Thema Wandern erschienen ist. Und jetzt kommen wir wieder mal zu den Vorsätzen. Jeder zweite Deutsche will sich in 2015 mehr bewegen. Ist aber gar nicht so leicht, den inneren Schweinehund zu überwinden. Sogenannte Wearables, speziell Fitnessarmbänder, können aber genau dabei helfen, wenn man weiß, welches Armband man sich holen sollte. Tja, das waren die Themen. Soweit zu den Themen also. Natürlich gibt es dazwischen auch heute jede Menge Musik. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in den kommenden 2 Stunden. The day is a pearly spencer. Spencer. Just another day that keeps me breathing. Träumen Sie in diesen Tagen, wenn es draußen mal wieder nass und kalt und einfach nur grau ist, auch von einem strahlend blauen Himmel, einem tollen Strand und etwa 30 Grad? Das wäre doch was, oder? Kein Problem ist das in der Karibik, wo das ganze Jahr über die Sonne scheint und dort sozusagen mitten im Paradies bietet eine ganz besondere Insel sogar noch mehr als nur türkisblaues Meer, weiße Sandstrände und grünen Regenwald. Der Reisetipp von Andreas Suckel. Puerto Rico ist wegen ihrer Vielfalt eine der beeindruckendsten Inseln der Karibik, weiß Yvonne Proske vom Fremdenverkehrsamt der Insel. Puerto Rico beeindruckt vor allem durch seine Landschaft. Es gibt wunderbare Palmenstrände, Korallenriffe, Regenwälder und auch hohe Berge. Das alles lässt sich aufgrund der sehr guten Infrastruktur der Insel mit dem Mietwagen sehr gut erkunden. Ein Highlight wäre ein Besuch der Mosquito Bay. Wenn Sie dort nachts mit einem Boot hinausfahren, leuchtet plötzlich das Wasser um Sie herum. Das liegt an Mikroorganismen, die bei Berührung Licht abgeben. Und das ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Fast auf der ganzen Insel treffen Reisende auf eine außergewöhnliche Flora und Fauna. Im Nordosten des Landes liegt der mehr als 11.000 Hektar große Regenwald El Yunque. Ja, im Nationalpark gibt es einige sehr seltene Pflanzen und Tiere, etwa den winzig kleinen Baumfrosch El Coqui, der auch das inoffizielle Wappentier der Insel ist. Der Park verfügt über befestigte Wanderwege, ist sehr gut ausgeschildert und für einen Ausflug mit Kindern auch sehr gut geeignet. Auch kulturell hat die Karibikinsel Puerto Rico viel zu bieten. Die Hauptstadt San Juan gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Häuser und Gassen der Altstadt sind teilweise im spanischen Kolonialstil des 16. Jahrhunderts original erhalten. Straßencafés, Restaurants und Kunstgalerien machen aus San Juan einfach einen wunderbar farbenprächtigen und lebhaften Ort. Besonders am Wochenende dann docken auch zahlreiche Clubs und Bars die einheimischen Besucher mit Piña Colada und natürlich der berühmten Salsa-Musik. I've been watching you. Sweat till you can't sweat no more. Hey.

knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Sheryl Cole und Fight for This Love. In den fränkischen Städten schlummern so manche verborgene Schätze, die man dort vielleicht gar nicht vermuten würde. So verfügt beinahe jede Stadt über unterirdische Gängesysteme, die einst der Bierlagerung dienten und heute Besuchern zugänglich sind. Wie in Fürth zum Beispiel die Felsengänge, in Nürnberg der historische Kunstbunker unter der Kaiserburg oder die Katakomben von Bayreuth. Aber auch über Tage beherbergen die fränkischen Städte verborgene Schätze, die nur entdeckt werden, brauchen, können, wollen. Sebastian Wilke mit einigen interessanten Beispielen. Dem ersten entdeckten Schatz geht selbst eine Entdeckung voraus und sie strahlt uns förmlich an. In Würzburg entdeckte Wilhelm Konrad Röntgen die nach ihm benannten Strahlen und Roland Weigand lädt zum Experiment in die Röntgen-Gedächtnisstätte ein. Der Besucher kann also wirklich diese Entdeckungsnacht miterleben. Man kann die Lichterscheinungen an dem Glaskolben sehen, man kann die Lichterscheinungen auf einem Fluoreszenzschirm sehen. Uns verbieten Bestimmungen natürlich Röntgenstrahlen freizusetzen. Wir produzieren Kathodenstrahlen. Das Experiment selbst ist aber das gleiche wie beim Entdeckungsversuch. Wahre Kunstschätze lassen sich in Aschaffenburg entdecken. Etwas versteckt hinter der Stiftskirche arbeitet die Keramikerin Andrea Müller und betreibt mit ihrem Mann, der Bildhauer ist, die Werkstattgalerie. Man kann auch fertige Produkte sehen, die dann wie in einem Museum in einem schönen Rahmen ausgestellt sind. Und was ganz besonders ist bei uns, dass beide Ateliers mit einem großen Garten verbunden sind, einem Künstlergarten, in dem Pflanzen und Skulpturen und schöne Sitzecken einladen. Und zwar Künstler live. Sehenswerte und vor allem nachdenkliche Kunst erwartet Besucher ganz im Grünen in der Nähe von Eichstätt. Alois Wünsche-Mitterecker hat hier mit überlebensgroßen Plastiken ein Figurenfeld geschaffen, das die Sinnlosigkeit von Kriegen darstellt, so der Tourismuschef Lars Bender. Es gibt also auf diesem Schlachtfeld keine Sieger, es gibt nur Leid. Und diese Szenerie ist aber durch die Einbettung in diese schöne Landschaft mit Wacholderhängen, die wir hier im Naturpark Altmühltal haben, eigentlich auch was Schönes. Eine wahre Schatzkammer ist das Altrotenburger Handwerkerhaus, in dem einst Fassmacher, Schwarzfärber und Schuster lebten und arbeiteten. Besonders wertvoll, so Otto Berger, ist der Herd aus Stein, der übergeht in einen offenen Kamin. Der zweite Schatz ist der 14,5 Meter tiefe Brunnen. Und zum dritten, dass der Kachelofen auch eine große Besonderheit ist, denn diese Kacheln sind vor 1400 noch auf der Töpferscheibe gedreht worden. Also das sind schon Kostbarkeiten, die man heute einfach nicht mehr haben kann. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann begeben Sie sich doch einfach mal auf Schatzsuche unter www.die-fränkischen-städte.de www.die-fränkischen-städte.de. I'm not afraid to die. King FM, die Tom Kolbe Show. salvation. And I pray, oh my God, do I pray? I pray for single day, for revolution. Into a crisis of times when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Es ist gerade Frühbucherzeit und die Anzahl der Urlaubsangebote im Netz ist heute fast unüberschaubar. Auf der Suche nach dem Wunschhotel oder dem besten Angebot verlieren viele den Überblick. Empfehlungen, Sterne oder Bilder der Hotelanlage sollen dabei helfen. Was es bei der Suche und Reservierung im Internet zu beachten gibt, hat Pia Hoffmann herausgefunden. Ich habe nur schon gemerkt gehabt, dass die Frühbucherangebote wirklich preiswerter sind wie die Last-Minute-Angebote. Also mit Last-Minute-Angeboten haben wir noch keine bis wenig Erfahrung gemacht, weil wir mit zwei Kindern natürlich sicher gehen wollen, dass wir auch einen Urlaub machen können, den wir uns erholen können. Deswegen machen wir das nicht, dann eher im Voraus. Wer heute frühzeitig bucht, macht alles richtig, weiß Gründer und Geschäftsführer Nicolas Götz vom Online-Reisebüro Nix wie weg. Dieses Last-Minute, das kommt noch so aus uralten Katalogzeiten, wo man zweimal im Jahr den Katalog produziert hat und was man dann nicht verkauft hat, hat man zu Dumpingpreisen irgendwie dann noch auf den Markt gebracht. Heute werden die Preise online in der Regel täglich neu kalkuliert. Die Auswahl ist zu einem früheren Zeitpunkt größer und Rabatte sorgen für attraktive Preise. In den Suchmasken sind Häkchen für Vorlieben bei der Unterkunft zwar eine tolle Sache, können das Ergebnis aber zum Nachteil einschränken. Ich würde empfehlen, nicht zu viele Filter zu setzen. Wenn Sie zum Beispiel nur direkte Strandlage anklicken, dann fallen da einfach ganz viele Hotels raus, die fast direkt am Strand liegen. Anderes Beispiel, ein Clubhotel mit Wellness, mit Meerblick, mit Familienzimmer und vielleicht mit kostenlosen WLAN. Sowas gibt's zwar, ist aber nur ein Kriterium von diesen nicht erfüllt. Kriegen Sie da gar nichts mehr angezeigt. Hotelsterne werden oft überschätzt, denn sie berücksichtigen nur die Ausstattung. Ein verlässlicherer Indikator ist hier die Weiterempfehlungsrate. Manche Buchungssysteme sind auch noch nicht auf dem aktuellen Stand, weiß Nicolas Götz von Nix wie weg. Als Tipp für Familien kann man auf jeden Fall sagen, immer den Gesamtpreis prüfen. Dieser in der Regel angegebene Preis pro Person, der bezieht sich immer nur auf die Erwachsenen. Die Kinderermäßigung wird erst beim Gesamtpreis sichtbar. Dieses Prüfen ist leider immer noch nötig, da die Systeme der Veranstalter noch in der Steinzeit stehen. Die sind für ein paar tausend Reisebüros ausgelegt und noch immer nicht für Millionen von Kunden, die das selber im Internet suchen. Moderne Ergebnislisten, die nach Preis-Leistung sortiert werden können und Callcenter mit ausgebildeten Urlaubsberatern, die auf individuelle Wünsche eingehen, sind heute Merkmale eines guten Buchungsportals. My eyes. not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. In this heart of mine, deep in my heart. Woo! Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh, yeah. Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. Should I lie to you, baby? Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh, yeah. Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. So would I lie to you, baby? Yeah. Trust me, baby. Sollen ist die Zeit zu gehen bestimmt, wie ein Plattelraum vom Wind, gehst zum Ursprung zurück als Kind. Und das Blut in deine Adern friert, weil ein Herz auf Herz umschlug und du auf wie zu die Engel fliehst. Dann hab keine Angst und lass dich einfach trauen, weil es gibt was nach dem Leben. Du wirst schon sehen. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich ja von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder. Und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Was bleibt, ist die Erinnerung. Und schön langsam wird da klar, dass nichts mehr ist, wie es war. Dann such ich die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Mir die Kraft, die mein Herzschlag legt, um weiter zu leben. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich ja von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Ein Licht soll da leuchten bis in die Ewigkeit, zur Erinnerung an deine Lebenszeit. Einmal sehen wir uns wieder, einmal schau ich ja von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. King FM, die Tonkolbe Show. Rebel Nation on Sale. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was eigentlich auch eins meiner Lieblingsthemen ist. Wein. Der Lieblingswein des Winzers, Spaß auf der Zunge und im Weinberg.

geht zu Desert und PKA. Mark Hulkas, also Europa. Und die GEMA, denn die GEMA zahlt. Und während ihr in der Kneipe sitzt und jammert, dass das Leben scheiße ist, dann sitze ich hier mit Stift und Papier. Der eine jagt den nächsten Geistesblitz. Und ich bin da gekommen in meiner Welt, weil ich würde die Leute hier, die sind hält. Ihnen wäre nach der Mucke die Welt und unsere Mann ist überragend. Also alle, die feiern von da, und alle, die rocken wollen, die sagen, hey, ihr seid auf jeden Fall richtig bei Janni. Wir bringen die Scheiße zum Kochen und das geht so. Oh, yeah. Wir machen das klar. Wir machen das klar. Yeah. because you're so 1950s. There are no dials anymore on radio. Okay. Don't touch that mouse. King FM, the Tom Kolbe Show. Ja, ein bisschen Urlaubsstimmung mit den Beach Boys und Kokomo. Erinnert ein bisschen an den Sommerurlaub. Nun ja, im Moment ist es ja nur was für Hardcore-Leute, mit dem Fahrrad draußen herumzutouren. Aber es gibt sie. Jedoch bei noch milderen Temperaturen, da schwärmen sie wieder alle aus auf Radwegen und Landstraßen unseres schönen Landes und auch anderswo. Rennradfahrer in bunten Trikots. Immer mehr Menschen entdecken den Sport. Das Radwandern, das Radeln, das Rennradeln auf zwei schmalen Reifen, also als ideale Freizeitgestaltung. Ja, und Pia Hoffmann hat Radsportprofis gefragt, warum so viele in den Sattel steigen. Für die große Beliebtheit der schnellen Räder hat der sportliche Leiter des Profiteams Kuota, Peter Becker, eine einfache Erklärung. Eine körperliche Eignung braucht man nicht, man muss nur Spaß dran haben und muss dann sich langsam weiterentwickeln und schauen, wo man hin möchte. Neueinsteiger benötigen für den Radspaß gar nicht viel. Sich blind einfach im Internet ein Rad zu bestellen, empfiehlt Florian Monreal aber nicht. Wichtig ist für einen Einsteiger, dass er sich ordentlich bei seinem Fachhändler beraten lässt, dass er die richtige Größe hat beim Fahrrad, da spielt es jetzt nicht die Rolle, dass man direkt beim Anfang den tollsten Carbonrenner mit der tollsten Schaltung braucht. Das reicht am Anfang wirklich, würde ich sagen, ein Alufahrrad. Der Radsportexperte hat das neue Profiteam Kuota ins Leben gerufen und möchte damit noch mehr Menschen für den Sport begeistern. Anfängern rät Peter Becker, schrittweise einzusteigen. Er sollte sich nicht gleich den Profis anschließen, sondern er sollte sich eine Anfängergruppe suchen. Durch verschiedene Vereine werden die organisiert. Man muss sich da auch in der Lage sein, einzuschätzen. Das Trainingsgebiet des Teams ist Rheinland-Pfalz und das bietet nicht nur Profis ideale Bedingungen. Da haben wir an der Mosel ein perfekt ausgebautes Radverkehrsnetz. Da sind neben der Straße Radwege auf beiden Seiten sehr gut ausgebaut. Da können die Einsteiger locker und flach fahren. Dann haben wir einen tollen Radweg in Münster-Maifeld, der gar keinen Straßenverkehr hat, der da die alte Bahntrasse entlang führt. Da können die Einsteiger auch super einsteigen. Neben Teamgeist, Fitness und frischer Luft spielt die Abwechslung während des Fahrens eine wichtige Rolle für Florian Monreal. Da sieht man halt viel auch vom Land und viel von der Landschaft und das ist halt auch der Reiz daran, immer wieder neue Wege zu entdecken, neue Ortschaften, neue Umgebungen und es ist nicht immer das Gleiche. Ja, und Streckenempfehlungen und mehr des Radsportprofis für Einsteiger und Fortgeschrittene finden Sie unter www.radhelden.info. www.radhelden.info. Someone once told me that you have to choose what you win or lose. You can't have everything. Don't you take chances, you might feel the pain. Don't you love in vain, 'cause love won't set you free. I could stand by the side and watch this life pass me by. So unhappy, but safe as could be. So what if it hurts me? So what if I'm from a phone booth in Vegas. Jessie calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Oh, Jessie, you always do this every time I get back on my feet. Jessie, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jessie, you can always sell any dream to me. Oh, Jessie, you can always sell any dream to me. She asked me how the cat's been. I say, Moses, he's just fine. But he used to think about you all the time. We finally took your pictures down off the wall. Jessie, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together, bring Mose and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time it's gonna last. Your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jessie, you can always sell any dream to me. Oh, Jessie, you can always sell any dream. Sunshine, lay you down in the warm white sand. And who knows, maybe this time things will turn out just the way you planned. Jessie, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jessie, you can always sell any dream to me. Oh, Jessie, you can always sell any dream to me. King FM, die Tom Kolbe Show. Here we go, go, go, to the Tamalaka Top Shop. Stuckaboo und Here We Go Again. Und wenn in diesem Jahr das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Allure of the Seas von Royal Caribbean International, durch das Mittelmeer kreuzt, dann sorgt es in den Häfen garantiert für große Augen. Gerade für Familien bietet ein Schiff mit viel Platz eine Alternative zum klassischen Urlaub in den Bergen oder am Strand. Uli Florl hat das Schiff auf Familientauglichkeit getestet. Auf dem Schiffsdeck, das extra für die Kinder eingerichtet wurde, stehen bereits die Jüngsten bei Betreuerin Jeanette Bilski vor der Tür. Welcome to Adventure Ocean, which is our kids. Willkommen bei Adventure Ocean, unserem Kinderprogramm. Wir haben hier den Aquanautenraum für Kinder von 3 bis 5 mit einer Rutsche, Lerncomputern, unzähligen Puzzles, Büchern und Spielen. Dabei werden die Kinder von unseren Mitarbeitern ständig betreut. Für die älteren Kids gibt es die Explorer- und Voyager-Bereiche. Die Kinder können aber auf dem gesamten Schiff ihren Spaß haben, denn überall gibt es etwas zu entdecken. Wie eine der stilechten Flaniermeilen, so Hoteldirektor Raimund Gscheider. Wie ein Boardwalk, das so ausschauen sollte wie ein Boardwalk von den 50er Jahren, ist alles so nachgebaut worden, dass man wirklich glaubt, man ist irgendwo in Coney Island und das ist Karussell da und die Shops und alles ist echt getreu nachgeahmt worden. Hier besteht auch die Chance, Original-Kinohelden anzutreffen, die an Bord der Allure of the Seas unterwegs sind, weiß Entertainment-Leiter Bob Kearns. Well, we have the Madagascar characters. Wir haben die Figuren aus Madagaskar, zum Beispiel King Julian, aus Kung Fu Panda Po und aus Shrek Fiona, Shrek und den gestiefelten Kater. Es ist wirklich extrem lustig mit ihnen. Von jedem ein Autogramm zu ergattern, ist ein großer Sport. Bewegung ist ebenfalls angesagt, beim Erklimmen der Kletterwand oder beim Gleiten über die Decks in 25 Metern Höhe an der Seilrutsche. Gabriele Walter und ihre 2 Kinder sind von den Möglichkeiten beeindruckt. Ein richtiger Wow-Effekt. Also man kann unendlich viel machen, man kann alles probieren. Also hinten der Flowrider, dass man surfen kann, dann diese riesen Kinderbereiche, dass es Experimentierräume gibt. Langeweile kommt hier garantiert nicht auf. Denn ein so innovatives Schiff wie die Allure of the Seas bietet so viel Raum für Action, dass für jeden in der Familie etwas dabei ist. Von Mai bis Oktober 2015 ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt im Mittelmeer unterwegs, die Allure of the Seas. Alles zum neuen Urlaubsziel im Mittelmeer und zu den Routen finden Sie unter www.royalcaribbean.de. www.royalcaribbean.de. Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you hear my heart? let the music speak with no restraints. I let my feelings take over, carry my soul away into the world where beauty meets the darkness of the Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Oh, I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you Dion on the Wanderer. Und genau um dieses Thema geht es jetzt auch. Wandern. Wandern ist in. Das hat eine neue Wanderstudie ergeben, die jetzt vorgestellt wurde. Untersucht wurde unter anderem auch, was Wanderern auf ihren Touren wichtig ist. Henry Barchett hat sich von den Wanderexperten des Bundeslandes Rheinland-Pfalz die Ergebnisse erläutern lassen. Eine zünftige Vespa ist für den Wanderer genauso wichtig wie das Ziel einer Tour. Die endet in der Regel in einem Gasthaus, so die Wanderexpertin des Landes Rheinland-Pfalz, Karin Hühnerfaut-Brixius. Wir haben festgestellt, dass tagsüber sich über 80% der Wanderer aus dem Rucksack versorgen und dann nach der Wanderung wiederum auch 80% dann das gastronomische Angebot vor Ort gerne nutzen und sich auch ordentlich was gönnen nach ihrer Tour. Das Wandern hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt, so ein Ergebnis der neuen Wanderstudie. Ausrüster, Gastronomie und Hotellerie profitieren vom Boom aber nur, wenn auch das Wegenetz attraktiv für den Wanderer ist, so Dr. Achim Schlömer, Geschäftsführer des Rheinland-Pfalz-Tourismus. Wandern ist jetzt das definitiv wichtigste Thema im Tourismus in Rheinland-Pfalz. Wir haben insgesamt jetzt 6000 Kilometer hochwertige Wanderwege nach Prädikatskriterien geplant und umgesetzt. Und es macht eben einfach Spaß, jeden einzelnen dieser Kilometer unter die Wanderstiefel zu nehmen. Ein weiteres Ergebnis der Studie zeigt, dass das Naturerlebnis einen hohen Stellenwert für den Wanderer hat. Hier setzt Rheinland-Pfalz auf die Ausweisung des ersten Nationalparks des Landes im Hunsrück. Evelyn Lemke, zuständige Ministerin für den Tourismus in Rheinland-Pfalz, will den Nationalpark für Wanderer öffnen. Er hat auch sogenannte Einfallstore. Das sind also die Orte, durch die man dann in den Nationalpark auch hineinkommen kann und auf bestimmten auch ausgewiesenen Wegen natürlich sich bewegen kann und den Nationalpark erleben kann. Mit Exkursionen, mit allem, was man braucht, um so einen Nationalpark zu erspüren. Und noch bevor der Nationalpark 2015 eröffnet wird, wird bereits ein weiterer Wanderweg freigegeben, um dem Wanderboom gerecht zu werden. Dr. Achim Schlömer. Das größte Thema für dieses Jahr wird die Eröffnung des Moselsteigs im April 2014 sein. Dann werden wieder 365 Kilometer tolle neue Wege hinzukommen. Und das ist wirklich ein einzigartiges Landschaftserlebnis, verbunden mit Burgen, Schlössern, Fachwerkstätten, Bernkastel, Kochen und so weiter und so fort. Also kann man sich nur darauf freuen. I'm walking. Yeah, the knee and I'm talking. But you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I'll even die. I'm walking. Yes, indeed, I'm talking. But you and me. Baby, take apart the sun, run from everyone. You can blow out all the stars, but I know the day will come when love unchanges your soul and you'll take the long walk home. Hello, baby, haven't seen you for a while. There's a shadow on your face, lying your smile. You sent the world away, everything's just fine, but there's a cry for help behind your eyes. Baby, you can pack away the moon and pour away the ocean. You can take apart the sun, run from everyone. You can blow out all the stars, but I know the day will come when love unchanges your soul and you'll take the long walk home. Another 5 a.m. the cancer crawls and you're pressed against an invisible wall, and all the bottles are dry and the city's stuck. You keep hearing Johnny sing, all you need is love, baby. You can pack away the moon and pour away the ocean. You can take apart the sun, Williams, schöner Albumtitel, Long Walk Home. Ja, ja. Jeder zweite Deutsche möchte sich laut einer Forsa-Umfrage in 2015 mehr bewegen. Ja, ja. Doch das Sofa gegen Laufschuhe zu tauschen fällt vielen schwer. Heute helfen dabei smarte Hightech-Bänder am Handgelenk. Neben unausgewogener Ernährung gilt Sitzen vielfach schon als das neue Rauchen, mahnt Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln. Viel zu wenig Bewegung, viel zu wenig Aktivität im Alltag, viel zu wenig sportliche Aktivität insgesamt. Wir sitzen viel zu viel, wir machen viel zu viel auf der Couch. Für Couch-Potatoes und Bewegungsmuffel gibt es dafür jetzt smarte Motivationshilfen, so Berner Celik-Rymzionik von Garmin. Die Wearables, sie motivieren in erster Linie, indem sie Schritte zählen, Kalorien zählen und ihnen ein Gefühl für ihre Bewegung im Alltag geben. Wir haben den ganz einfachen Activity-Tracker, das ist unsere VivoFit. Schickes, kleines Armband, hat ein E-Ink-Display verbaut und eine sehr einfache Handhabe. Das heißt, da ist ein einziger Knopf, mit dem scrollen sie durchs Menü. Wie ein Personal Trainer hilft das wasserdichte Band, den Trainingsplan einzuhalten. Das Band kann rund um die Uhr getragen werden, da die Batterie über ein Jahr hält. Es misst sogar die Schlafphase. Der Clou aber ist eine rote Segmentanzeige, so die Garmin-Expertin. Wir haben hier einen Inaktivitätsbalken verbaut, der Sie wissen lässt, wenn Sie länger als eine Stunde gesessen haben und nach 2 Stunden permanent am Aufleuchten ist. Das heißt, wenn Sie kurz draufschauen, sehen Sie, ich sollte vielleicht mal noch mal einen Kaffee holen, mal eine Runde laufen. Drahtlos verbunden mit einem PC oder Smartphone können die Fitnessfortschritte ganz einfach nachverfolgt werden. Es ist sogar möglich, sich online mit Freunden zu messen oder an Wettbewerben teilzunehmen. Beim neuesten Modell des Herstellers bleibt man selbst beim Laufen auf dem Laufenden. Vivo Smart hat weitere Funktionen wie Smart Notifications. Ich sehe, wer hat mich angerufen, wer schreibt mir eine SMS, bis hin zu jeder WhatsApp-Nachricht, wenn ich das gerne möchte. Über weitere Sensoren, die wir verbaut haben, kann man beispielsweise auch seine Musik fernsteuern. Damit joggt es sich dann noch leichter. Mehr zu den smarten Fitnesstrainern am Handgelenk finden Sie unter www.garmin.de. www.garmin.de. Und das war's dann auch schon wieder in dieser Woche mit der Tom Kolbe Show. Ich bin Tom Kolbe. Hat mich gefreut, dass Sie eingeschaltet haben. Alle Background-Informationen finden Sie jetzt unter www.kingfm.net im Artikel unter www.kingfm.net/lifestyle oder ganz einfach oben in der Navigationsleiste Lifestyle anklicken. Hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, dass ich auch nächste Woche wieder Ihr Gast sein darf. Jeden Samstag von 10 bis 12 und Sonntag von 12 bis 14 Uhr in der Wiederholung. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao, Ihr Tom.